Ein offener Brief an den Justizausschuss des Kongresses unter Vorsitz des Kongressabgeordneten James Sensenbrenner mit der Aufforderung, die politische Entführung von Ernst Zündel zu untersuchen. Ich bin davor gewarnt worden, Amerikas stärkstes Tabu anzurühren. Stattdessen zitiere ich aus einem Brief an den Redakteur der Washington Times, geschrieben von einem gewissen Nelson Marans, der auf meine ersten zwei Anzeigen hin veröffentlicht wurde. Er erwähnt das Tabu für mich. Zitat: Obgleich bezahlte Anzeigen der finanzielle Lebenssaft für viele Zeitungen sein mögen, hätte ich gehofft, dass die Washington Times wählerischer gewesen wäre, wenn sie sich einer Anzeige eines Holocaustleugners gegenübersieht. Wegen dieses Verbrechens in Deutschland verurteilt und der Verbreitung dieser Hassbotschaft in der ganzen Welt schuldig, ist Ernst Zündel nicht missverstanden und ein Opfer, sondern vielmehr ein Befürworter religiösen und rassischen Hasses. Er unterstützt die Vernichtung nicht nur von Juden, sondern auch von Schwarzen und anderen Angehörigen sogenannter minderwertiger Rassen. Zitat Ende. Nelson Marans, Silver Spring. Wenn eine so ernste Beschuldigung gegen eine von mir platzierte Anzeige erhoben wird, bin ich zu einer vollständigen Erwiderung berechtigt. Was ich weiter unten zu sagen habe, ist Teil der öffentlichen Dokumente und kann von jedermann überprüft werden. Mein Mann hat nie, Zitat, die Vernichtung von Juden, auch Schwarzen und irgendwelchen anderen Angehörigen sogenannter minderwertiger Rassen, Zitat Ende, unterstützt. Das ist eine Behauptung, die strafbar ist. Mit dieser Anzeige in einem noch halbfreien Amerika, wo ein Angeklagter, so nehmen wir doch alle an, das Recht hat, die Dinge zurechtzurücken, nehme ich die Gelegenheit wahr, genau dies zu tun. Es stimmt, dass Ernst Zündel, ein deutscher Nationalist, sein ganzes erwachsenes Leben hindurch politischer Aktivist gewesen ist und für die misshandelte Generation seines Volkes, die den Zweiten Weltkrieg durchlitten hat, die Stimme erhebt. Er war jedoch am Ende des Zweiten Weltkriegs nur 6 Jahre alt. Er kam noch als Heranwachsender nach Kanada und hat mehr als 4 Jahrzehnte dort gelebt. Er wählte Kanada, weil es keine Wehrpflicht hatte, da er, als Christ erzogen, den Krieg und jede Art von Gewalt verabscheute, und er hat seine Haltung nie geändert. Wie er es damals wie heute ausdrückte, Zitat, »Ich werde auf Befehl der Regierung kein Gewehr in die Hand nehmen, um einen anderen Menschen zu töten, der mir kein Leid getan hat«, Zitat Ende. Mit einem angeborenen künstlerischen Talent und ausgezeichneter Ausbildung als Grafiker, erworben in den Ruinen des ausgebombten Deutschlands, wurde Ernst bald wohlhabend und ernsthaft besorgt über ein zunehmend hysterisches Anschwellen der Nachkriegspropaganda gegen sein Geburtsland. Zuerst war sein Aktivismus ein Teilzeitsteckenpferd. 1967 entschloss er sich aber, in den Strom der politischen Aktion einzusteigen, weitgehend aus Protest gegen die ethnische Verunglimpfung des Landes, das er liebte. Er war Einwanderer, der jüngste Kandidat in der Geschichte Kanadas, der sich je für ein politisches Amt als Chef der Liberal Party bewarb. In einer Ansprache vor einer 25.000 Köpfe zählenden Zuhörerschaft plädierte er für das Ende der antideutschen Hetzpropaganda und für Deutschlands Wiedervereinigung. Kurz hiernach wurde zu seiner Verwunderung sein damals laufender Antrag auf Erteilung der kanadischen Staatsbürgerschaft abgelehnt, obwohl sein Leumund ohne Tadel war und die Einbürgerung erfolgreichen Einwanderern sonst routinemäßig gewährt wurde. So wurde seine vielversprechende politische Laufbahn abgeschnitten und er wandte sich einem gewaltlosen Aktivismus von der Straße aus zu, meist in Form von Demonstrationen gegen Lichtspieltheater und Druckmedien, die den Ruf Deutschlands mit Hetzfilmen und antideutschen Hetzartikeln schadeten. Inzwischen hatte er eine Anhängerschaft für sich gewonnen von meist europäischen Einwanderern aus vielen verschiedenen Ländern. Sein Name wurde ein Haushaltswort, nicht nur in Kanada, sondern zunehmend auch im Ausland. Niemals hat er oder haben seine Anhänger zu irgendeiner Form von Gewalt gegriffen, sei es in der Rede, sei es in der Tat. In den frühen 80er Jahren verweigerte die kanadische Regierung Ernst willkürlich und diktatorisch die Postrechte. Dieser politisch motivierte Strafeingriff ruinierte seine lukrative Grafikerfirma, verbreitete aber seine Ansichten, gab ihm eine gewisse politische Attraktivität und brachte ihm Massen von Unterstützern der Meinungsfreiheit aus der ganzen Welt. Ernst Zündel war nun auf dem Wege, berühmt zu werden. Nach einem lang andauernden und sehr aufwendigen Rechtsstreit mit der Regierung, der die Post untersteht, gewann er seine Postrechte zurück. Ein durch die Regierung finanziell gefördertes Tribunal der Post entschied kurz und bündig, dass die kanadische Regierung ihre Finger aus, Zitat, einem Konflikt zwischen zwei Völkern, den Deutschen und den Juden, Zitat Ende, heraushalten solle. So wenigstens stand es im offiziellen Urteil. Als nächstes wurde vom Bonner Außenministerium Ernsts deutscher Pass widerrufen. Dokumente, die seinen Anwälten durch das kanadische Gesetz zur Sicherung der Informationsfreiheit zugänglich wurden, ließen zu seinem Erstaunen erkennen, wie sehr seine immer lautstärker werdenden Gegner seine Kampagne für geschichtliche Wahrheit fürchteten und wie ernst er von den Mächten in oder hinter mehreren Regierungen genommen wurde. Heute sagt er: Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Im November 1983 brachte eine wohlbekannte reiche Holocaust-Überlebende strafrechtliche Anklagen gegen Ernst vor, wegen Verbreitens falscher Nachrichten nach einem uralten Paragraphen 177 des kanadischen Strafgesetzbuches, einem Gesetz, das noch aus dem England des 12. Jahrhunderts stammte. Vor mehr als 800 Jahren hatte dieses Gesetz Englands Aristokratie vor wandernden Sängern geschützt, die damals Spottlieder auf die Inhaber der Macht zum Besten gaben. In Kanada war dieses Gesetz bis dahin nur zweimal angewendet worden. Es gibt Videos und Fernsehnachrichtenprogramme sowie Zeitungsartikel von dem sich anschließenden siebenwöchigen Prozess, die zeigen, wie ernst seine Anwälte und Freunde bedroht, gestoßen und bespien wurden, als sie sich den Weg zum Gericht bahnten und ein aufgehetzter jüdischer Mob mit Knüppeln fuchtelnd und Stöcke schwingend Pfiff und Obszönitäten brüllte. Als nächstes explodierte eine Bombe in Ernsts Garage. Jüdische Kreise übernahmen durch Bekenneranrufe an die Medien dafür stolz die Verantwortung. Die Polizei ermittelte, aber fand die Bombenleger nie. Ernst Zündel verlor die erste Runde des Prozesses, aber nach der Berufung an die höhere Instanz wurde der Richter als befangen bezeichnet. Ein neuer Prozess wurde angeordnet. Dieses Verfahren begann 1988 und dauerte fast 4 Monate. Ernst zahlte für seine eigene Verteidigung, wie er es zuvor auch immer getan hatte und immer seither. Der kanadische Steuerzahler kam für die Anklage auf, tat also die Handlangerdienste für die zionistische Lobby. Die Kosten beliefen sich in Höhe von Millionen. Gleich bei Beginn des neuen Prozesses nahm der Richter von bestimmten Vorgängen gerichtlich Kenntnis, was laienhaft ausgedrückt bedeutet, dass das als Holocaust bezeichnete historische Ereignis, wie behauptet, geschichtlich offenkundig ist, genau wie in Deutschland seit Kriegsende und nicht auf die Probe gestellt werden darf. Dies machte die Verurteilung von Zündel zur vorweggenommenen zwangsläufigen Schlussfolgerung. Vor diesem Richter, vor diesem Gericht ist der Kampf hoffnungslos, sagte Doug Christie, Ernsts Verteidiger, zu ihm. Ich kann das Verfahren für Sie nicht gewinnen. Dieses Mal, erwiderte Ernst, ist der Kampf nicht für mich oder meine Freiheit. Dieses Verfahren ist mein Geschenk an die Geschichte. Der Prozess machte tatsächlich Geschichte. Ernst versammelte Prozesszeugen, Experten, Professoren und Gutachter aus der ganzen Welt. Aus dem einzigen Grund, ihr Zeugnis und ihre Befunde in die Gerichtsprotokolle aufnehmen und dokumentieren zu lassen. Ein tiefgreifendes Ergebnis war die Vorlage des Leuchterberichts, der ein weltweiter Bestseller wurde. Er entstand, nachdem eine Gruppe von Videofilmern, Fotografen und forensischen Spurensicherern unter Führung des US-Gaskammerexperten Fred Leuchter nach Auschwitz, Birkenau und Majdanek ins damals noch kommunistische Polen flog. Der Leuchterbericht war ein Meilenstein für den Revisionismus. Da die gerichtliche Kenntnisnahme der Offenkundigkeit einen Sieg ausschloss, verlor Ernst auch diesen Prozess. Nach vielen Berufungsverhandlungen, einem langwierigen Rechtsstreit und weiteren von beiden Seiten ausgegebenen Millionen hob das höchste kanadische Gericht das Urteil auf und sprach ihn frei. Nach mehr als 9 Jahren kostspieliger gerichtlicher Auseinandersetzung sagte das kanadische höchste Gericht Folgendes, Zitat, Paragraph 2b der Charta schützt die Rechte einer Minderheit, ihre Meinung auszudrücken, so unbeliebt sie auch sein mag. Der Inhalt der Mitteilung ist ohne Belang. Der Zweck der Garantie ist es, den freien Ausdruck zum Zwecke der Förderung der Wahrheit, politischer und gesellschaftlicher Teilnahme und Selbstverwirklichung zu gestatten. Dieser Zweck erstreckt sich auf den Schutz von Minderheitsmeinungen, welche die Mehrheit als unrichtig oder falsch betrachtet. Zitat Ende. Das Urteil war eine juristische und gerichtliche Sensation. Das höchste Gericht von Kanada hatte gesprochen. In einer geistig normalen Welt wäre dies der Abschluss gewesen. Ernst glaubte das mit Gewissheit. Nun konnte er sich seiner ersten Liebe zuwenden und tun, was er immer hatte tun wollen. Eine Kunstgalerie irgendwo in den Bergen zu eröffnen, Bilder zu malen und ein normales Leben zu führen. Innerhalb von 4 Tagen wurde er erneut angeklagt. Diesmal nach den berüchtigten kanadischen Gesetzen gegen Volksverhetzung. Die Regierung lehnte es jedoch diesmal ab, die Klage anzunehmen. Es gab mehrere weitere Versuche von jüdischer Seite vor Gericht zu ziehen, jedes Mal mit einem neuen Trick. Die Klagen schlugen nie ein, denn Ernst ist ein Mensch ohne Hass. Er ließ sich nicht provozieren. So von allen Vorwürfen befreit, entschloss er sich, erneut die kanadische Staatsbürgerschaft zu beantragen, die man ihm früher verweigert hatte. Die Tageszeitung Toronto Sun berichtete, dass laut Einwanderungsbehörde dieser Antrag makellos sei. Wiederum wurde er abgelehnt. Dieses Mal wurde als Grund angegeben, dass Ernst ein Sicherheitsrisiko sein könnte. In den nächsten 3 Jahren wurde das Zündelhaus, wie bekannt, Ziel eines andauernden Telefonterrors, gewaltsamer Demonstrationen von bis zu 4000 Menschen und der Verbreitung tausender Flugblätter und Plakaten in ganz Toronto mit detaillierten Anweisungen, wie man Molotow-Cocktails baut. Diese Flugblätter nannten die Adresse des Zündelhauses und zeigten Ernsts Gesicht in einem Fadenkreuz. Die Polizei schaute weg und klagte nie jemanden wegen Mordhetze an. Vertraulich wurde Ernst von einem Polizisten gesagt, die Parole würde verbreitet, dass er für $800 umgelegt werden sollte. Am frühen Morgen des 50. Jahrestages von Deutschlands Kapitulation ging das Zündelhaus in Flammen auf. Wäre Ernst zu Hause gewesen, er wäre getötet worden. Unersetzliche Dokumente, Briefe und über 5000 Bücher wurden vernichtet. Die Brandschatzung vom 8. Mai 1995 richtete über $400.000 Schaden an. Teure Geräte, Fernsehkameras, Computer, Radiosendestudios wurden zerstört. Obwohl der Brandstifter auf einem Überwachungsvideo festgehalten war und sein Name und Aufenthaltsort bekannt und der Polizei übergeben wurden, gab es keine Strafverfolgung. Auf diesen Gewaltakt folgte 10 Tage später die Anlieferung einer Paketbombe, die, hätte Ernst das Paket geöffnet und wäre sie explodiert, in einem Umkreis von 100 Metern alles getötet hätte. Eine innere Stimme warnte Ernst davor, das Paket zu öffnen. Die Polizei sprengte die Bombe durch einen Roboter. Ernst Zündel gab nicht auf. Mit Hilfe seiner Freunde und Unterstützern der Meinungsfreiheit aus der ganzen Welt baute er das Zündelhaus wieder auf. Größer, besser und stärker gesichert. Da Anklagen wegen Straftaten nicht den gewünschten Erfolg hatten, wandten sich Ernsts Feinde der Menschenrechtsgesetzgebung zu, mit Schwerpunkt Verbreitung im Internet. Es würde zu weit führen und zu langwierig sein, den nun folgenden 5-jährigen Kampf um die Zündelseite.org im Internet in verschiedenen kanadischen Gerichtssälen zu beschreiben, dessen Ergebnis der stalinistisch anmutende Urteilsspruch des Richters der Menschenrechtler war, Zitat, Wahrheit ist keine Verteidigung, Zitat Ende. Diese Entscheidung traf Ernst im tiefsten Innern. Wenn Wahrheit keine Verteidigung war, dann konnte er seine Sache vor den Gerichten Kanadas nicht mehr gewinnen. Ferner hatte er ja nun seinen Beitrag geleistet. Er hatte seine Saat gesät. Sie keimte in der ganzen Welt. Der historische Revisionismus hatte aufsehenerregende Einbrüche erzielt. Revisionistische Zeitungen, Bücher, Seminare, Symposien wurden über hunderte von Webseiten im weltweiten Internet verbreitet und in Hochschulen und Universitäten ernsthaft studiert, sogar in den Botschaften der westlichen Länder. Die Information war draußen in der Welt. Es würde nun Sache der Menschen und der Völker sein, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Inzwischen hatten Ernst Zündel und ich geheiratet. Ernst verlegte seinen Wohnsitz in die USA und wir ließen uns in den Bergen von Tennessee nieder, wo es landschaftliche Ausblicke gibt, die an Ernsts Heimat im Schwarzwald erinnern. Hier würde er tun, was seine Sehnsucht war, sich seine eigene Galerie schaffen und seine Gaben nutzen, um der Welt mehr Schönheit zu geben. Alles schien überwunden zu sein. Nur 2,5 Jahre Aufbau waren uns gegönnt. Dann kam die Festnahme. Aus dem Nichts. Warum? Warum jetzt? Ernsts Kämpfe gegen die Zensur hatten 3 Jahrzehnte angedauert. Er war weltweit für seine politisch unkorrekten Ansichten bekannt, aber ohne Vorstrafe im Strafregister in Kanada, wo er sein ganzes Erwachsenenleben zugebracht hatte. Er war jetzt mit einer Bürgerin der Vereinigten Staaten verheiratet, hatte durch einen ordnungsgemäß eingereichten Antrag den Anpassungsstatus für den Daueraufenthalt angestrebt. Plötzlich, völlig nichtsahnend, wurde er auf brutale Weise verhaftet und abgeschoben. Diktaturen handeln so. Demokratien haben prozessuale Sicherungen und besonders verfassungsmäßig vorgeschriebene Gesetze, einschließlich der Habeas Corpus-Klausel in Amerika. Damit hat jeder das Recht, seine Sache vor den Richter zu bringen. Das ist als amerikanisches Grundrecht in der Verfassung verankert. Im Detail besagt die Bundesvorschrift für das Berufungsverfahren, dass jeder im Gewahrsam des US-Vollzugs Befindliche nicht an einen anderen Ort verbracht, noch viel weniger des Landes verwiesen werden darf, bis ein Richter seine Sache angehört hat. Ein Gericht hat den Fakten gemäß zu entscheiden, so wie sie wahrheits- und der Form gemäß von beiden Seiten vorgetragen werden. Wir baten darum, aufgrund aller Tatsachen und anhand unserer Argumente vor einem Distriktrichter in Knoxville beurteilt zu werden. Innerhalb von Minuten wies uns dieses Gericht ohne Anhörung mit einem einzigen Satz ab. Schon am nächsten Tag legten wir beim Sixth Circuit Court Berufung ein. 4 Tage später wurde unsere Berufung durch ein 3-köpfiges Richterkollegium abgewiesen. Die Entscheidung war von einem Büroschreiber mit jüdisch klingendem Namen unterzeichnet. Durch unsere Recherchen über das Gesetz für Informationsfreiheit erfuhren wir, dass dieser Gerichtsschreiber zusammen mit wenigstens einem weiteren Bürokraten zur sogenannten Information ex parte Zuflucht nahm. Das heißt, hinter dem Rücken des Angeklagten außerhalb des Gerichtsweges handelte. Laienhaft ausgedrückt heißt das, Mitarbeiter eines Berufungsgerichts haben den vorgeschriebenen gerichtlichen Ablauf missachtet, um die Abschiebung eines Andersdenkenden zu beschleunigen. Man könnte sagen, dass sie zu einer politischen Entführung Beihilfe geleistet haben. Wir wissen nicht einmal, ob die 3 in der Anordnung zur Abschiebung genannten Richter über unseren Antrag zur Einstellung der Abschiebung wussten. Sie mögen davon gewusst haben oder auch nicht. Jedoch sind wir gewiss berechtigt, das herauszufinden. Wer stand hinter dieser Entführung, die nach allen Abläufen und trotz aller Ausflüchte eine Ausweisung unter dem Deckmantel einer Rückführung war? Gewissenhafte Menschen, auch ohne juristische Ausbildung, werden die Gefahr eines solchen Präzedenzfalles erkennen. Die Entscheidung des Sixth Circuit Court hat dem Habeas Corpus, der zuverlässigen Sicherung gegen Unrecht, einen Fußtritt gegeben. Grundlose Verhaftungen von unbequemen Andersdenkenden wird in der Zukunft die Folge sein, wenn dem nicht von Anfang an ein Riegel vorgeschoben wird. Ernst Zündel hat den untadeligen Leumund eines freundlichen und verträglichen Mannes der sich nur weigert, auf den Knien zu leben. Obwohl er nie Gewalt gepredigt oder angewandt hat, wurde er selbst Opfer wiederholter, politisch motivierter Gewalt. Als seine Frau stelle ich hiermit das formelle Gesuch an den Rechtsausschuss des Kongresses unter dem Kongressabgeordneten James Sensenbrenner, dem Fehlverhalten des Sixth District Court nachzugehen. Es ist unverzichtbar, dass dieser Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte ordnungsgemäß untersucht und das Fehlverhalten an der Wurzel aufgeklärt und bestraft wird. Ingrid Rimland-Zündel